wird's normale Junge. Doch irgendwann meinten die Eltern, irgendwas stimmt wohl nicht ganz mit ihm. Willkommen in Wenn man am Bundesgrenze Führung ist, ist doch mal das, was man von außen frisst. Irgendwas da draußen muss uns glücklich machen und es muss auf jeden Fall da draußen sein. Es kann nicht einfach aus der Mitte kommen, es ist nicht einfach in jedem Dreh.